Sie mir. Der Podcasten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcasten, zum mittlerweile vierten Podcasten. Dem Podcast, in dem es um Briefe geht, die ich an Unternehmen geschrieben habe, im Zeitraum zwischen 1998 und 2000. Außergewöhnliche Anfragen und zum Teil außergewöhnliche Antworten. Ich habe die Unternehmen wirklich auf die Probe gestellt mit meinen umfangreichen und doch kuriosen Problemen, sich rumzuschlagen. Ja, und im letzten Podcast hatte ich euch das Schreiben an die Procter & Gamble GmbH vorgelesen. Da ging es darum, dass ich aufgrund eines Werbespots, den ich gesehen habe, Darmbinden mit Lesezeichen verwechselt habe. Und ja, wie dieses Unternehmen damit umgeht, das erfahrt ihr im heutigen Podcast, denn ich habe eine Antwort. Ja, jetzt gucke ich nochmal kurz. Das Schreiben war damals zum 18. Januar 1999 und die Antwort kam bereits am 21. Januar 99. Und ja, wie gesagt, die Verwechslung der Darmbinden mit Lesezeichen aufgrund eines Werbespots, in dem die Darmbinden als Lesezeichen, als vermeintliches Lesezeichen eingesetzt wurden, diese Antwort werde ich euch jetzt vorlesen. 21. Januar 1999. Sehr geehrter Herr Görlitz, vielen Dank für Ihr Schreiben vom 18. Januar 99, dem wir gern entnehmen, dass Sie ein aufmerksamer Beobachter unserer Werbespots sind. Es tut uns deshalb besonders leid, dass Sie unsere Always-Werbung ein wenig missverstanden haben. Obwohl, warum nicht auch die dünnen Always als Lesezeichen verwenden? In diesem Fall ist sogar eine Mehrfachverwendung möglich, denn eigentlich ist Always ja ein Einmalprodukt. Übrigens hören wir von unseren Kunden immer wieder, dass Always auch für unsere Verwendungsempfehlungen hinaus dass Always auch über unsere Verwendungsempfehlung hinaus oft hilfreich ist für die kleinen Missgeschicke des Alltags. Jetzt aber die Erklärung. In der Werbung möchten wir deutlich den Produktnutzen in den Vordergrund stellen, dass Always-Binden bzw. Slip-Einlagen sehr saugfähig sind und praktisch keine Nässe wieder zurückgeben. Papier ist ja sehr saugfähig und der Test überzeugte deshalb auch ohne viele Worte. Sehr geehrter Herr Görlitz, leider haben wir keine Lesezeichen als Werbegeschenke, aber vielleicht tut es eine Telefonkarte auch, als kleines Dankeschön für Ihren netten Brief. Mit freundlichen Grüßen, Agnes Müller, Verbraucherberatung. Ja, das war nochmal eine kurze, sachliche Antwort. Fand ich das Katzenproblem, was ich bei der Firma Beiersdorf hatte, ein bisschen kreativer gelöst, aber die Antwort war natürlich auch recht zackig. Die Telefonkarte, das waren damals, wenn ich mich recht entsinne, 10 D-Mark gewesen. Ja, ein nettes Dankeschön für ein doch außergewöhnliches Problem. Ja, das also von Procter & Gamble. Wir werden im nächsten Podcast mal schauen, was sich dort für ein Problem auftut. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, soll eine Überraschung werden. Und deshalb würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder beim Podcasten, dann zur 5. Ausgabe. Und bis dahin, macht's gut und macht keinen Unsinn.